Es genügt nicht, keinen Begriff von einer Sache zu haben. Man braucht auch eine unabhängige, das heißt in unserem Fall, einem Auftrag des Bundesministeriums des Innern agierende Expertenkommission, um die Begriffslosigkeit in den Stand von Objektivität zu ahnden. Das Ergebnis nennt man eine Studie zu Antisemitismus in Deutschland und liest sich zum Beispiel so, Zitat, bei der Beantwortung der Frage, ob eine bestimmte Aussage als antisemitisch einzuschätzen sei, bedarf es immer der Beachtung des Kontextes. Zitat Ende. An diesem überaus wichtigen Hinweis erkennt man ohne Zweifel den differenzierten Blick des Experten, der so dann fortfährt, Zitat, hierfür sind die eigentlichen Motive des Akteurs, die Rahmensituation des Diskurses und die spezifische Situation des Objektes von Bedeutung. Dies sei hier, weiter Zitat, anhand eines Beispiels erläutert. Viele Jugendliche benutzen das Schimpfwort Jude ohne Bewusstsein für den diffamierenden Inhalt und mögliche antisemitische Konnotationen. Überwiegend, immer noch Zitat, dürfte das Objekt der Beschimpfung selbst kein Jude sein und insofern lässt sich hier nur bedingt von einer antisemitischen Motivation sprechen. Gleichwohl reproduziert der Jugendliche in der beschriebenen Situation unbewusst einen antisemitischen Diskurs. Zitat Ende. Das Zitat verrät wenig über den Antisemitismus, aber darum umso mehr über die Autoren, die es zu verantworten haben. Gehen wir es der Reihe nach durch. Die entscheidende Frage, und dabei handelt es sich jeweils um das Kernproblem jeder Studie zu Antisemitismus, die den Charakter von Wissenschaftlichkeit für sich beansprucht, sei die, ob eine bestimmte Aussage als antisemitisch einzuschätzen sei. Um diese Frage richtig beantworten zu können, so heißt es weiter, sei es notwendig, den Kontext zu beachten. Was so banal und harmlos klingt, birgt in sich aber schon ein gewisses logisches Problem. Überprüft werden soll, ob sich eine bestimmte Aussage in einem bestimmten Kontext unter eine allgemeine Klasse von Aussagen subsumieren lässt. Weil jede bestimmte Aussage immer in einer individuellen, einzigartigen Situation stattfindet, weil der einen anderen Jude schimpft, zu dem Objekt seiner Beschimpfung immer in einem spezifischen Verhältnis steht, muss, will man sie mit anderen Aussagen in ein Verhältnis setzen, immer notwendig ein Stück weit gerade vom singulären Kontext abstrahiert werden. Zu beachten, so die Verfasser der Studie, seien jeweils drei Punkte. Erstens die eigentlichen Motive des Akteurs, zweitens die Rahmensituation des Diskurses und drittens die spezifische Situation des Objektes. Woraus sich gerade diese Kriterien ergeben, wird nicht erläutert und soll, was rein logisch gar nicht möglich ist, an einem Beispiel erklärt werden. Die Beschimpfung eines anderen als Jude. Dies sei, so die Verfasser, nur bedingt, also dieses Beispiel, also nicht wirklich antisemitisch, sofern sie, Zitat, ohne Bewusstsein für den diffamierenden Inhalt und mögliche antisemitische Konnotationen geschehe und das Objekt der Beschimpfung selbst kein Jude sei. Man muss schon ein Antisemitismus-Experte sein, um im Gegensatz zu jedem Idioten, der einen anderen Jude schimpft, nicht zu wissen, dass ein Schimpfwort gerade wegen seines diffamierenden Inhalts benutzt wird. Dass das Wort Jude zum Schimpfwort liegt ja nicht an seiner bloßen Buchstabenkombination oder dem gesprochenen Laut. Es liegt überhaupt nicht an dem Wort selbst, sondern an dem, was es bedeuten soll. Und in dem gewählten Beispiel meint es gewiss nicht, dass der andere Angehörige einer bestimmten Religionsgemeinschaft oder ähnliches ist, dass sich der Beschimpfte, in welchem Sinne auch immer, selbst als Jude sieht, sondern es soll dem Denunzierten sagen, du gehörst verfolgt und ermordet. Man soll dich so behandeln, wie die Nazis die Juden behandelt haben. Die spezifische Situation des Objektes, worunter die Experten offenbar eine reale Zugehörigkeit zum Judentum verstehen wollen, interessiert den, der das sagt, aber überhaupt nicht. Zwar räumen auch die Verfasser der Studie ein, dass der Kern des Antisemitismus in, Zitat, der Feindschaft gegen Juden aufgrund der angeblichen oder tatsächlichen Zugehörigkeit der jeweiligen Individuen oder Institutionen zum Judentum, Zitat Ende, bestehe, es also auf eine reale Zugehörigkeit, wie auch immer man diese wiederum festlegen möchte, gar nicht ankommt. Als Jude beschimpft der offene Antisemit die Objekte seines Hasses und ist freilich nicht trotz antisemitischer Konnotationen, sondern vor allem wegen des antisemitischen Gehalts, im Wissen um die darin enthaltene Vernichtungstruhe. Doch das Beispiel zeigt noch etwas anderes, das sich jeder positivistischen Begriffsbildung notwendig verschließen muss. dass es beim Antisemitismus nicht in erster Linie auf das Wörtchen Jude ankommt, sondern auf das, was es besagen soll, auf die Funktion, die es einnimmt. Und diese Funktion ist freilich keineswegs notwendig auf das Wörtchen Jude beschränkt, sondern kann theoretisch von allen möglichen anderen Worten übernommen werden. Im christlichen Antijudaismus etwa ist es für die Bedeutung der Aussage völlig irrelevant, ob von Juden oder von Jesusmördern die Rede ist. Und im politischen Antisemitismus ist es völlig gleichgültig, ob von Juden oder Zionisten gesprochen wird, was ebenfalls von offenen Antisemiten ohnehin als Synonyme verwendet wird und damit mehr genug über die Antisemiten verrät, die selbst gar keine sein wollen, sondern nur Israel-Kritiker. Denn auch darauf, das sei nebenbei bemerkt, kann es nicht ankommen, wenn man eine Aussage danach einschätzen will, ob sie antisemitisch ist oder nicht, nämlich ob der, der sie tätigt, sich selbst als Antisemit einschätzt oder nicht. Und da der Antisemitismus eine Ideologie ist, auch das nebenbei, kann er selbstverständlich auch von Juden selbst vertreten werden. Es ist unmöglich, zugleich Ideologiekritiker und Antisemitismus-Experte zu sein. Während der Ideologiekritiker will, dass der Antisemitismus und mit ihm die Bedrohung, die von ihm ausgeht, verschwindet, braucht der Antisemitismus-Experte den Antisemitismus, um weiter Experte sein zu können. Während der Ideologiekritiker um seine gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit weiß, die er zwar gerne hinter sich lassen würde, im Idealfall dadurch, dass alle Ideologiekritiker werden und damit Ideologiekritik überflüssig gemacht ist, feiert der Antisemitismus-Experte es als wichtigen Schritt, wenn sich schon wieder eine neue Expertenkommission auf eine gemeinsame Arbeitsdefinition zum Antisemitismus geeinigt hat. Was dem Ideologiekritiker die einzige Wahrheit über den Antisemitismus sein kann, nämlich dass er aufhören muss, indem die Voraussetzungen, die ihn hervorbringen, aufhören zu existieren, das gilt dem Antisemitismus-Experten als spekulativer, womöglich theologischer Wahrheitsbegriff. Denn während für den Wissenschaftler Wahrheit nur in der möglichst korrekten Abbildung der Wirklichkeit liegen kann, kann für den Kritiker Wahrheit wiederum nur vernünftiges Bewusstsein und eine vernünftige Wirklichkeit sein. Es ist nur logisch, dass der Wahrheitsbegriff der kritischen Theorie als unwissenschaftlich verbrämt wird. Er lässt sich auch gar nicht verwissenschaftlichen, ohne dass aus der kritischen eine unkritische Theorie wird. Was der Wissenschaftler dem Kritiker vorwirft, ist, dass sein Begriff des Antisemitismus nicht objektiv sei, das heißt, dass Subjektives, nämlich der Impuls, den Antisemitismus abzuschaffen, in seine Begriffe eingegangen sei. Das setzt die Vorstellung voraus, dass Begriffe einfach so, ohne Vermittlung durch ein Subjekt, das sie bildet, der Wirklichkeit entnommen werden könnten, beziehungsweise genauer, dass im festgestellten Begriff wieder von der Vermittlung durch ein Subjekt abstrahiert werden könnte. Diese Rücknahme des subjektiven Anteils an der Begriffsbildung kann nun aber nicht durch die Sache bzw. durch weitergehende Hinwendung zum Objekt geschehen, weil sich der Gegenstand ja stets nur vermittelt durch Begriffe, die wiederum Subjekte, die sie bilden, voraussetzen, erfassen lässt. Welche Eigenschaften etwa dem Antisemitismus zukommen und welche nicht, lässt sich ja auch nicht empirisch, etwa durch Experimente oder Ähnliches, feststellen. Jede wissenschaftliche, empirische Studie zum Antisemitismus muss ja die spezifischen Eigenschaften in einer Definition, also die spezifischen Eigenschaften des Antisemitismus, in einer Definition bereits voraussetzen. So verfahren alle empirischen Studien zum Antisemitismus. Es wird eine Definition des Antisemitismus festgelegt, aus der bestimmte antisemitische Aussagen gebildet werden. Diese Aussagen werden dann den Studienteilnehmern vorgelegt, um durch die prozentuale Zustimmung zu diesen Aussagen den Antisemitismus quantifizieren zu können. Doch bereits im ersten Schritt dieses Vorgehens stecken zwei entscheidende Probleme. Erstens die Vorstellung, dass sich empirische Begriffe überhaupt definieren ließen. Dazu merkte bereits Kant an, Zitat, definieren soll, wie es der Ausdruck selbst gibt, eigentlich nur so viel bedeuten, als den ausführlichen Begriff eines Dinges innerhalb seiner Grenzen ursprünglich darstellen. Ausführlichkeit bedeutet die Klarheit und Zulänglichkeit der Merkmale, Grenzen die Präzision, dass deren nicht mehr sind, als zum ausführlichen Begriff gehören, und ursprünglich aber, dass diese Grenzbestimmung nicht irgendwoher abgeleitet sei und also noch eines Beweises bedürfe. Nach einer solchen Forderung, weiter Kant, kann ein empirischer Begriff gar nicht definiert, sondern nur expliziert werden. Denn da wir an ihm nur einige Merkmale einer gewissen Art Gegenstände der Sinne haben, so ist es niemals sicher, ob man unter dem Worte, der denselben Gegenstand bezeichnet, nicht einmal mehr, das andere Mal weniger Merkmale desselben denke. Zitat Ende. Hinzu kommt, dass sich ein empirischer Gegenstand auch verändert. Eine Definition aber muss, will sie klare Grenzen des Begriffs bestimmen, aber die Unveränderbarkeit des Gegenstandes selbst voraussetzen. Eine Definition des Antisemitismus kann also im besten Fall dazu dienen, jemandem, der das Wort nicht versteht, der nicht versteht, was damit gemeint ist, den Begriff zu erläutern. Solange aber dem Begriff keine eindeutigen Grenzen zugewiesen werden können, und bei empirischen Begriffen, und der Antisemitismus ist ein empirischer Begriff, ist das nicht möglich, lässt sich aus einer solchen Definition nichts ableiten. Zweitens kann eine Definition, deren Prädikate sich selbst am Gegenstand gar nicht überprüfen lassen, nur subjektiv sein. Und über diesen Subjektivismus soll eine kuriose Konstruktion hinweghelfen. Dass nämlich eine bestimmte Definition wissenschaftlich anerkannt wird. Eine Definition gilt dann nicht mehr als subjektiv, wenn durch die bloße Autorität, die der Titel des Experten verbürgen soll, eine Definition als gültig betrachtet wird. Dies geschieht, indem sich entweder eine selbst oder in unserem Falle vom Innenministerium ernannte Expertenkommission auf eine Definition einigt oder indem der Einzelwissenschaftler andere Studien zitiert, so wie früher der Theologe Bibelstellen. Für wissenschaftliche Objektivität verbirgt hier letztlich die blanke Autorität des Berufsstandes. Das ist nicht nur von wissenschaftstheoretischem Interesse, sondern hat auch ganz konkrete Folgen für die Bekämpfung des Antisemitismus, wie ein Beispiel zeigt, das Jan Singer in der Zeitschrift Bahamas jüngst ausführlich dargestellt hat. Auf dem Göttinger Jazz Festival trat im Herbst 2011 der antisemitische Jazzmusiker Gilad Atzmon auf. Atzmon fordert wörtlich eine Dejudifizierung Israels, hat in einem nach wie vor im Internet nachzulesenden Interview gesagt, der, Zitat, Holocaust diente dazu, die Aufmerksamkeit von den ungeheuren Verbrechen der Alliierten abzulenken. Hiroshima, Nagasaki und Dresden sind nur die Kürzel für den institutionalisierten Völkermord aus der Hand des englischsprachigen Imperiums. Zitat Ende. Folgerichtig fordert Atzmon, als ob es ein historisches Ereignis gäbe, das nicht besser untersucht sei, eine objektive Untersuchung des Holocaust und das Recht, diesen in Frage zu stellen. Wäre Atzmon Mitglied jener Partei, die genauso denkt, sich das aber selten so offen wie Atzmon zu sagen traut, der NPD, man hätte ihn hochkant vom Festival wieder herausgeworfen und seine Einladung bedauert. Die spitzfindige Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Antizionismus, mit der die Antisemitismus-Experten normalerweise den Hass auf Israel vom Antisemitismus freisprechen, lässt sich bei Atzmon unmöglich treffen. Zitat Atzmon: Zionismus als Ideologie, Judaismus als Religion, Jüdischkeit als Identität und die Juden als Volk sind eng miteinander verknüpft. Die jüdischen Lobbys, jüdische Pressure Groups und andere Formen des jüdischen Stammesaktivismus sind nicht voneinander zu unterscheiden. Zitat Ende. Man wird hier gewiss keine wissenschaftliche Definition brauchen, um Antisemitismus erkennen zu können. Wenn Atzmon kein Antisemit ist, dann gibt es definitiv keine Antisemiten mehr. Die Göttinger Gruppe, AK, versuchte mit einer Kampagne die Teilnahme Atzmons am Jazzfestival zu skandalisieren. Und das zunächst mit einigem Erfolg. Es genügte jedoch ein einziges Interview mit dem als Experten für Antisemitismus geltenden Michael Brumlik, der einfach nur öffentlich zu erklären brauchte, dass Atzmon kein Antisemit sei und dass das Motiv seiner Kritiker eine auf Atzmon projizierte Schuldabwehr wäre. In der Folge galten in der öffentlichen Berichterstattung, die sich dabei stets auf Brumlik berief, die Kritiker als fanatische Politspinner und Atzmon als Opfer einer Diffamierungskampagne. Die Konzertveranstalter hatten sich damit nicht nur möglicherweise drohende Konzerteinbußen abgewehrt, sondern konnten sich zugleich noch als mutige Verteidiger der Meinungsfreiheit inszenieren. Genügt hatte das bloße Urteil von Brumlik als Autorität, der nicht einmal gezwungen war, darzulegen, wie er zu seinem Urteil gekommen ist. Ich komme wieder zurück zu der Studie. Die Definitionen der Antisemitismus-Experten reduzieren sich in aller Regel auf das am Antisemitismus, was er am offensichtlichsten ist, Hass auf Juden. Zitat aus der Studie: Auf grundsätzlicher Ebene ist Antisemitismus eine Sammelbezeichnung für alle Einstellungen und Verhaltensweisen, die den als Juden wahrgenommenen Einzelpersonen, Gruppen oder Institutionen aufgrund dieser Zugehörigkeit negative Eigenschaften unterstellen. Zitat Ende. Der Zusatz der Experten, der Antisemitismus sei dies auf grundsätzlicher Ebene, ist dabei völlig sinnlos, denn eine andere Ebene kennen sie nicht. Fast richtig wäre ihre Definition als eine Explikation des Wortes Antisemitismus, hätten die Autoren nicht von der Wahrnehmung von Einzelpersonen, Gruppen und so weiter auf eine reale Zugehörigkeit geschlossen. Doch selbst wenn man über solche Ungenauigkeiten hinweggeht, ist die Antisemitismus-Definition im Grunde banal. Antisemitismus als negative Einstellung gegenüber Menschen, Gruppen und so weiter, die der Antisemit als Juden wahrnimmt und ihm deswegen negative Eigenschaften zuschreibt. Was man auch umkehren kann, weil der Antisemit Juden hasst, hasst er auch alles, was er für jüdisch hält. Auch in der EU-Arbeitsdefinition Antisemitismus heißt es, er sei, Zitat, eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann, Zitat Ende. So betrachtet erscheint der Antisemitismus als eine psychische Störung, als ein Wahrnehmungsdefekt. Das Rätsel, wie der Antisemit überhaupt jüdische Einzelpersonen als jüdisch erkennt, warum ihm bestimmte Institutionen, die gar nicht jüdisch sind, zum Beispiel die New Yorker Börse, als jüdisch gelten und warum sich der Antisemit überhaupt so sehr für Juden interessiert, alles das beschäftigt die Antisemitismus-Experten noch nicht einmal. Eine richtige Ahnung haben sie, sofern sie bemerken, dass der Antisemitismus etwas mit der Wahrnehmung des Antisemiten zu tun hat. Falsch liegen sie allerdings, wenn sie glauben, er wäre, wie sie schreiben, auf grundsätzlicher Ebene eine bestimmte Wahrnehmung von Juden. Die übergroße Mehrheit der Juden lässt sich ja gar nicht als Juden wahrnehmen. Und umgekehrt erklärt der Antisemit Menschen, Organisationen und Institutionen für jüdisch, die sich selbst gar nicht als solche bezeichnen würden oder nicht im geringsten etwas mit dem Judentum zu tun haben. Ich stimme also insofern zu, dass der Antisemitismus etwas mit Wahrnehmung zu tun hat. Die Frage ist nur, Wahrnehmung von was? Bevor dies beantwortet werden kann, muss noch etwas Zweites angemerkt werden. Bekanntlich können Menschen ein und denselben Vorgang unterschiedlich wahrnehmen. Nicht in dem Sinne, dass sie unterschiedliche Dinge sehen oder hören, sondern in dem Sinne, dass sie damit unterschiedliche Assoziationen verbinden. Wenn jüdische Symbole, zum Beispiel die Fahne des jüdischen Staates Israel, in der Öffentlichkeit gezeigt werden, dann werden sich manche vielleicht darüber freuen, andere werden dem mit Gleichgültigkeit begegnen, Antisemiten jedoch werden in derselben Situation vor Wut schäumen, werden ganz in der antisemitischen Tradition der Ritualmordlegenden, freilich ohne sich dieser Tradition notwendig bewusst zu sein, Kindermörder rufen und, was ja nicht nur ausnahmsweise passiert, so außer sich geraten, dass sie gegen diejenigen, die eine solche Fahne zeigen, mit körperlicher Gewalt vorgehen. Nicht der wahrgenommene Gegenstand, sondern die Assoziationen, die der Betrachter damit entscheiden darüber, ob die Reaktion auf die Wahrnehmung eines jüdischen Symbols negativ ausfällt. Daraus folgt, der Antisemitismus, der sich in einer bestimmten Reaktion auf eine Wahrnehmung zeigt, muss logisch der Wahrnehmung des Gegenstandes selbst vorausgehen. Dass meiner bestimmten Wahrnehmung eines Gegenstandes etwas vorausgeht, das dann in der Situation der Wahrnehmung den Gegenstand mit bestimmten Assoziationen verknüpft, das ist freilich bei jeder Wahrnehmung so. Bei einem geliebten Menschen werde ich aufgrund bestimmter Assoziationen auf eine Handlung, die mich stört, wohl anders reagieren als bei jemandem, den ich ohnehin nicht leiden kann. Ganz ähnlich ist das auch bei recht abstrakten Vorgängen. So bereitet Kindern die Aufgabe, sie sollen 2 und 2 addieren, anfangs noch einige Schwierigkeiten. Sie müssen vielleicht ihre Finger oder einen Rechenschieber zur Hilfe nehmen, um das zusammenzuzählen. Irgendwann aber ist bei der gestellten Aufgabe scheinbar unmittelbar die Assoziation 4 vorhanden, ohne dass der Vorgang des Zählens noch aktiv geleistet werden muss. Was vorher ein bestimmter subjektiver Akt unter vorgegebenen Regeln war, der einige Mühe gekostet hat, bei dem unterschiedliche qualitative Gegenstände der Wahrnehmung unter eine bestimmte Einheit gebracht worden sind, stellt sich plötzlich wie von selbst ein. Auch dies ist ein wichtiger Punkt, den wir für die Frage, was der Antisemitismus mit der Wahrnehmung des Antisemiten zu tun hat, beachten müssen. Wenn er etwa jüdische Symbole sieht, dann könnte er diese theoretisch ja auch mit Symbolen, zum Beispiel anderer Religionen, in Verbindung bringen. In der jüngsten Debatte um Beschneidung etwa hätte man ebenso gut als erstes zum Beispiel an die medizinische Behandlung von Vorhautverengung denken können. Insbesondere in den Kommentarspalten aber verfielen nicht wenige sofort auf Assoziationen zum angeblich ohnehin archaischen Judentum. Das heißt, dass sich die Assoziationen nicht einfach nur automatisch und ohne jede Anordnung durch Erinnerung an andere Dinge, die man einmal wahrgenommen hat und die irgendwie mit dem wahrgenommenen Gegenstand zusammenhängen, ergeben, sondern dass die Assoziationen einer bestimmten Form folgen, die das Wahrgenommene und die Assoziationen jeweils unter eine bestimmte Einheit bringt. Auch das gilt freilich grundsätzlich von jeder Wahrnehmung. Wahrnehmung ist also ganz grundsätzlich nie bloß die Wahrnehmung eines bestimmten Gegenstandes oder einer bestimmten Handlung, sondern mit Assoziationen verknüpft. Mit welchen Assoziationen, mögen diese nun gedanklich sein oder Gefühle, meine Wahrnehmung verknüpft ist, liegt aber nicht rein an den Assoziationen selbst, also am bloßen Inhalt von Erinnerungen, sondern daran, inwiefern das Wahrgenommene und die Assoziationen unter eine Einheit gebracht werden. Etwas, das eine Mannigfaltigkeit von inhaltlichen Assoziationen unter eine Einheit bringt, nennt man auch eine Form. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass diese Einheit oder diese Form logisch der jeweiligen Wahrnehmung vorausgehen muss. Für den Antisemitismus bedeutet das, dass er seinen Grund weniger in bestimmten einzelnen Sätzen und Urteilen über Juden hat, sondern in einer Form der Wahrnehmung von Dingen, denen der Antisemit zuschreibt, sie seien jüdisch begründet. Also darin liegt das begründet. Der Antisemitismus, und das ist ein wichtiger Punkt, hat seinen Grund also nicht in der Zustimmung oder Ablehnung zu bestimmten Sätzen und Urteilen, sondern diese Urteile sind Resultate jener Denkform. Der Satz, die Juden regieren die Welt, der an sich betrachtet völlig absurd ist, erscheint dem Antisemiten nicht deswegen plausibel, weil er ihn irgendwo gelesen oder gehört hat, sondern weil er der Form seines Denkens entspricht. Kurz, der Antisemitismus ist nichts, was einfach so indoktriniert werden kann, sondern damit er geglaubt wird, muss er auf eine Denkform treffen, die ihn plausibel macht. Dieser Sachverhalt lässt sich auch psychologisch ausdrücken. Der Antisemit spricht den Juden Eigenschaften zu, die ihnen offenkundig nicht zukommen. Er hält Gruppen und Institutionen, ich habe vorher schon die Wall Street genannt, für jüdisch, die es offenkundig nicht sind. Psychologisch ausgedrückt handelt es sich bei der Wahrnehmung des Antisemiten um Projektionen. Auch das gilt grundsätzlich von jeder Wahrnehmung. Die Beispiele für Assoziationen, die ich vorhin genannt habe, sind ebenfalls nicht anderes als Projektionen meinerseits, die ich einem Objekt meiner Wahrnehmung zuschreibe. Die Besonderheit der antisemitischen Projektion liegt auch nicht daran, dass er Dinge wahrnimmt, die offenkundig nicht der Fall sind. Auch ganz alltäglich passiert es, dass ich mich zum Beispiel verlese und in einem Text etwas lese, was dort nicht steht. Oder einen Menschen verwechsle und zunächst für jemanden halte, der er nicht ist. Bei genauerem oder nochmaligem Hinsehen werde ich in der Regel feststellen, dass ich mich getäuscht habe. Reflektiere ich über diese Täuschung, kann ich wiederum erkennen, dass meine Fehlleistung kein Zufall war, sondern einen Grund hatte. Ich habe mich verlesen, weil ich meine eigenen Gedanken auf den Text projiziert habe. Ich habe einen Unbekannten auf der Straße für einen Freund gehalten, weil ich diesen Freund dort gerne gesehen hätte oder weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich mich bei diesem Freund schon lange nicht mehr gemeldet habe und so weiter. Der Antisemit aber projiziert permanent Eigenschaften auf Dinge, die sie offenkundig nicht haben und weigert sich, die Bedeutung seiner Wahrnehmung zu reflektieren. Und mehr noch, alle Eigenschaften, die diese Dinge seiner Wahrnehmung womöglich tatsächlich haben, wird er als Beweis für seinen Wahn ansehen. Darin ähnelt er strukturell einem psychisch Kranken, der beispielsweise permanent Menschen und Dinge sieht, die es nicht gibt. Nicht selten glauben Psychotiker, wie der Antisemit, an eine Weltverschwörung und halten jeden Versuch, ihnen das Gegenteil zu erklären, für einen Beweis ihres Wahns. Wenn der Psychotiker jedoch ein individueller Fall ist, die Gründe für die individuelle Psychose auch in der individuellen Biografie begründet sein können solche Erklärungen spätestens dann nicht mehr hinreichen, wenn eine Psychose zur Massenerscheinung wird. dass die Deutschen den Nazis massenhaft zugejubelt haben, als diese erklärten, die Juden wären das Unglück und sie nicht etwa für eine Bewegung von Wahnsinnigen im klinischen Sinne gehalten haben, lässt sich ja nur so erklären, dass sie entweder diesen Wahnsinn geteilt haben oder er ihnen zumindest keineswegs als wahnsinnig erschienen ist. Was am Antisemitismus offenkundig wahnsinnig ist, ist gerade die Identifikation allen Übels mit den Juden. Ihnen die Drahtzieherschaft für das Finanzkapital und den Bolschewismus zugleich zuzuschreiben, daran zu glauben, dass die Protokolle der Weisen von Zion trotz dutzendfacher Widerlegung wahr wären, sie gleichermaßen für die moderne Medizin und für den Krebs verantwortlich zu machen und so weiter, diese Identifizierungen sind ohne Zweifel das Element am Antisemitismus, das am wahnhaftesten, weil es am meisten irrational und unrealistisch ist. Dass daran massenhaft geglaubt wird, setzt ein starkes, gesellschaftlich weit verbreitetes Bedürfnis voraus, jemanden zu finden, dem sich alles Übel der Welt zuschreiben lässt. Warum dies dann genau die Juden getroffen hat, dafür lassen sich zwar im Nachhinein allerlei historische Gründe anführen, vom christlichen Antijudaismus, der Verdrängung der Juden in die Sphäre des Handels und so weiter, letztlich begründen lässt sich das aber nicht. Das legt aber auch nahe, dass diese Identifikation der Juden mit dem Übel nicht der Grund dafür ist, dass sich der Antisemitismus verallgemeinern konnte, sondern eher ein Resultat. Doch Resultat von was? Gewiss ein Resultat dessen, was ich die antisemitische Denkform genannt habe. Klar ist, dass den Juden in dieser Denkform eine bestimmte Funktion zukommt. Klar ist auch, dass die Juden dabei für den Antisemiten nicht als reale Juden interessant sind. Er interessiert sich für sie überhaupt nur deswegen, weil er Antisemit ist. Greifen wir noch einmal die vorhin gestellte Frage auf. Wir haben den Antisemitismus als eine Denkform bestimmt, die die Wahrnehmung unter eine bestimmte Einheit bringt und gefragt, Wahrnehmung von was? Wenn der Antisemitismus eine gesellschaftlich weit verbreitete Ideologie ist, dann ist naheliegend, dass die Gründe für den Antisemitismus auch etwas mit der Gesellschaft zu tun haben, aus der er hervorgeht. Auch fällt auf, dass er fast ausschließlich im politischen und gesellschaftlichen Kontext auftritt. Naheliegenderweise ist der Antisemitismus also eine Form der Wahrnehmung von Gesellschaft selbst. Doch ist das überhaupt ein sinnvoller Satz, dass Antisemitismus eine Form der Wahrnehmung von Gesellschaft sei? Gesellschaft ist schließlich kein Gegenstand, den man als solchen wahrnehmen könnte, egal ob ich unter Gesellschaft die Gesamtheit aller sozialen Akteure in einem bestimmten Raum oder die Verhältnisse zwischen Menschen verstehe. Ich kann sie weder sehen, noch hören, noch riechen. Sie ist also zunächst bloß ein Begriff, kein Gegenstand meiner Wahrnehmung. Das scheint völlig banal zu sein und doch wird es oft übersehen. Der Materialismus des orthodoxen Marxismus-Leninismus etwa wiederholte stets, dass das Materielle den Gedanken und Ideen vorausginge, zumeist ohne sich darüber Rechenschaft abzulegen, dass Gesellschaft offenkundig in einem ganz anderen Sinne etwas Materielles ist als ein Tisch. Nicht nur in der politischen Linken lebt etwas davon fort, wenn von der Gesellschaft auf eine Weise geredet wird, als handle es sich dabei um ein Ding, das ich mir zur Betrachtung auf den Schreibtisch stellen kann. Zumindest in erkenntniskritischer Hinsicht gehen hier die Abstraktionen genauso spazieren wie bei der politischen Rechten, Begriffe wie Volk und Nation, auch wenn die politische Bewertung solcher verdinglichten Begriffe sicher unterschiedlich ausfallen muss. Je nachdem, von welchen gesellschaftlichen oder politischen Zusammenhängen gerade die Rede ist, kann der Begriff der Gesellschaft ganz unterschiedliche Dinge unter sich befassen, wie Ökonomie, Politik, Recht, Staat, Familie, Arbeit und so weiter. Diese Momente der Gesellschaft sind natürlich ebenso wenig gegenständlich wie die Gesellschaft selbst. Das heißt aber nicht, dass es nichts in der Wirklichkeit gäbe, was ihnen entspricht. Die Ökonomie kann ich natürlich nicht sehen. Gleichwohl weiß jedes Kind, dass sie nach bestimmten Kriterien funktioniert, die zwar von keiner Instanz unmittelbar vorgegeben sind, die sich aber gleichwohl so geltend machen, als wären sie Naturgesetze. Auch wenn mir niemand vorschreibt und mich kein Mensch dazu zwingt, nach Kriterien der Effektivität zu produzieren, kann ich einen Betrieb nicht einfach irgendwie organisieren, sondern muss, um in der Konkurrenz bestehen zu können, permanent versuchen, die Produktivkraft der eingesetzten Arbeit zu steigern. Die Ökonomie ist also kein konkreter Gegenstand, und schon gar kein konkretes handelndes Subjekt, Gleichwohl aber ist sie eine Form, an die sich jeder, der an ihr teilnimmt, halten muss. Innerhalb dieser Form gibt es zwar unterschiedliche Meinungen darüber, wie man sich wiederum innerhalb dieser Form am besten bewegt, zum Beispiel wie man einen Betrieb am besten zu organisieren hat, ob ich auf flache Hierarchien setze und meine Mitarbeiter am finanziellen Erfolg beteilige und so weiter. Frei bin ich in der konkreten Umsetzung solcher Meinungen jedoch nur, insofern ich in der Lage bin, in der Konkurrenz zu bestehen. Ähnliches lässt sich auch über die unterschiedlichen anderen Sphären der Gesellschaft, über Politik und Recht ganz bestimmt, aber auch über die konkrete Umsetzung der Form Familie sagen. Darum ist auch die weit verbreitete Vorstellung, die Ökonomie sei ein Reich der Notwendigkeit, während die Politik eines der Freiheit sei, ganz falsch. Auch die Politik folgt einer bestimmten Form. Sie ist zumeist im Alltagsgeschäft auf Regierungsebene die Bewältigung bestimmter ökonomischer Sachzwänge. Wer in der Parteipolitik eine Rolle spielen will, braucht Kontakte, Förderer und Anhänger. Auch die Parteien selbst folgen einer bestimmten Form, die nicht nur durch das Parteiengesetz vorgegeben ist, sondern auch durch bestimmte Kriterien, die eine Partei erfüllen muss, will sie erfolgreich sein. Regierungspolitik ist weiterhin gebunden an außenpolitische Absprachen, an Diplomatie also, die aber ihrerseits nur dann auch wirkungsvoll sein kann, wenn sie im Zweifelsfall zu ihrer Durchsetzung sich des Gewaltmonopols des Staates und seines Militärs sicher sein kann. Die Form der Politik, und wenn sie bloß darin besteht, die Regierung mit einer Unterschriftenliste zu mehr Umweltschutz aufzufordern, setzt immer als Adressaten den Staat voraus, dieser setzt ein Gewaltmonopol voraus und das wiederum setzt voraus, dass der Staat im Zweifelsfall von seinen Bürgern verlangen wird, dass sie ihr Leben für ihn opfern müssen. Die relative Freiheit zur Unterschriftenliste wie die Wahlfreiheit zum Kreuzchen machen am Wahlsonntag setzt zum Guten wie zum Schlechten die Form des Staates als Gewaltmonopol voraus und ist somit erkauft durch die Akzeptanz der Drohung, sich für den Staat zu opfern. Wie für die Ökonomie gilt für die Politik, dass man sich innerhalb dieser Formen relativ frei bewegen kann und das Spiegelspiel der unterschiedlichen Meinungen kann gerne differenzieren, solange sich alle von rechts bis links in der Anerkennung der Formen von Politik und Staat und damit allerdings auch der genannten Konsequenzen einig sind. Übrigens liegt die Freiheit, weil ich gerade schon davon spreche, auf die Gesellschafts- und Ideologiekritik zielen, gerade in jener Anerkennung dieser Formen, die aufzukündigen Kritik provozieren will und weniger in den Handlungen oder Meinungen innerhalb dieser Formen. Doch kommen wir zurück zum Begriff der Gesellschaft. Er wäre sinnlos, wenn ihm nicht eine bestimmte Einheit dieser unterschiedlichen Momente wie Staat, Politik, Ökonomie und so weiter zugerechnet werden könnte. Ihm muss also in anderen Worten selbst eine bestimmte Form, innerhalb der sich seine Elemente bewegen, zukommen. Diese Form der Gesellschaft ist tatsächlich beherrscht vom Äquivalent, vom Vertrag und vom Ideal der Gerechtigkeit, wobei alle drei Begriffe nur unterschiedliche Hinsichten derselben Einheit bezeichnen. Die Vertragsform ist der Ausdruck der objektiven Geltung des Äquivalents, während das Ideal der Gerechtigkeit, dass sie vermittels der Subjekte konstituierende Prinzip ist. Was das heißen soll, lässt sich vielleicht deutlicher machen, wenn es anhand bestimmter Sphären der Gesellschaft expliziert wird. Das Recht etwa besteht im Wesentlichen aus dem sogenannten Privat- und dem öffentlichen Recht. Das Privatrecht regelt die Verhältnisse bzw. konkret die Verträge zwischen den rechtlich gleichgestellten Rechtssubjekten, während das öffentliche Recht die Verhältnisse zwischen dem Staat und den privaten Rechtssubjekten regelt. Noch das Strafrecht ist beherrscht vom Äquivalent, der Übersetzung nämlich einer konkreten Tat in die Dauer einer Gefängnisstrafe oder die Höhe einer Geldstrafe. Dabei werden die Gesetze zwar von oben bestimmt, gleichwohl folgt die Anerkennung des Rechts im Wesentlichen aus der Forderung nach Gerechtigkeit. Selbst noch da, wo das Strafbedürfnis der Bevölkerung sich gegen das konkrete bestehende Recht wendet und zum Beispiel eine Gefängnisstrafe für eine bestimmte Tat nicht mehr als ausreichend empfindet, wird nicht die prinzipielle Form des Rechts, eine Tat in eine äquivalente Strafe zu übersetzen, in Frage gestellt, sondern vielmehr, ob die Quantität der Strafe der Tat äquivalent sei. Wenn sich ein reaktionärer Volksmob zusammenrottet, um die Todesstrafe für Vergewaltiger von Kindern zu fordern, dann mag dies im konkreten Fall dem Grundgesetz widersprechen, nicht jedoch grundsätzlich dem Prinzip der Gerechtigkeit, nämlich der Äquivalenz von Strafe und Tat. Es ist ein merkwürdiger Umstand, dass obwohl die formale Homologie von Rechtsform und Warenform bereits von Eugen Paschukanis erkannt worden ist, es auch von Marxisten seit Paschukanis reichlich wenig zur Kritik des Rechts gibt, dass sich stattdessen vielmehr unter Linken überhaupt eine nahezu grenzenlose Liebe zum Recht feststellen lässt. Auch die Ökonomie ist von Äquivalententausch und Vertragsform bestimmt. Das allerdings steht unter der Bedingung, dass die Form des Reichtums im Kapitalismus die Form der Ware hat, also für den Austausch, für den Verkauf produziert wird. Reichtum überhaupt gab es in allen bisherigen Epochen der Menschheit. Dass die spezifische Form des Reichtums als Ware zur Totalität wird, das heißt, dass nahezu ausnahmslos alle Reichtumsproduktion Produktion von Waren ist, ist aber das Spezifikum des Kapitalismus. Alle Waren aufeinander beziehen zu können, setzt ein allgemeines Äquivalent, die Geldware, voraus. Gegenüber der Form des Reichtums als Ware und dem allgemeinen Äquivalent des Geldes sind übrigens alle Teilnehmer des Marktes, unabhängig von ihrer Klassenzugehörigkeit, genauso wie gegenüber dem Recht gleich. Beide wollen für die Brötchen beim Bäcker einen gerechten Preis, das heißt den Wert der Brötchen zahlen. Dass der Wert einer Ware für eine Natureigenschaft derselben, zum Beispiel des Brötchens, gehalten wird, hat Marx den Fetischismus der Ware genannt, der das gesellschaftliche Verhältnis, das den Wert einer Ware als Quantität ausdrückt, verschleiert. Während der Wert die logische Unmöglichkeit für den Äquivalententausch aber notwendige Bedingung bezeichnet, die bestimmte Qualität einer Ware für den Austausch in die abstrakte Form ihres Tauschwerts, also in eine reine Quantität zu übersetzen, bemisst sich die Wertgröße einer Ware, also nicht der Wert selbst, nach Marx durch die abstrakte allgemeine Durchschnittsarbeitszeit, die zur Produktion einer Ware verausgabt worden ist. Auch die Arbeit selbst bildet keine Ausnahme vom Äquivalententausch. Das Privatrecht überwacht selbst noch beim Arbeitsvertrag, dass grundsätzlich ein gerechter Tausch stattfindet, in den beide formal gleichen Vertragspartner einstimmen. Für die Verausgabung seiner Arbeitskraft erhält der Arbeiter den Tauschwert seiner Arbeitskraft, das heißt, wie bei jeder anderen Ware auch, die durchschnittlich zur Produktion und hier auch Reproduktion notwendige Arbeitszeit, der sich der Einfachheit halber auch hier auch mit Lohn übersetzen lässt. Nun hat die wahre Arbeitskraft aber die spezifische Eigenschaft, Marx nennt dies ihren Gebrauchswert, die Wertgröße der von ihr bearbeiteten Waren zu vergrößern, und zwar in größerem Maße als zu ihrer eigenen Reproduktion notwendig. Wie bei jeder anderen Ware auch, kann der Käufer über den Gebrauchswert der von ihm gekauften Ware verfügen. Was der Arbeiter über die Reproduktionskosten seiner Arbeitskraft hinaus produziert, ist der Mehrwert. In einem spezifischen Sinne nennt Marx diese Differenz der Wertgröße von Tauschwert und Gebrauchswert der wahren Arbeitskraft ihre Ausbeutung. Wichtig ist dabei, dass im Unterschied zum vulgären Ausbeutungsbegriff hier keinerlei Verletzung des Äquivalententauschs stattfindet. Ausbeutung findet also nicht nur dann statt, wenn jemand zu wenig Lohn bezahlt, sondern liegt in der Form der Lohnarbeit selbst. Dass der Kapitalismus Kapitalismus heißt, liegt daran, dass in der warenproduzierenden Gesellschaft nur dann eine Produktion stattfinden kann, wenn der Produzent am Ende Gewinn macht, das heißt, wenn aus der durch die Ausbeutung der wahren Arbeitskraft erwirtschafteten Mehrwertmasse nach Abzug von Steuern und so weiter, die übrigens auch immer aus der Mehrwertmasse bezahlt werden müssen, egal wie hoch der vom sogenannten Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer entrichtete Anteil ist, wenn also nach Abzug aller weiteren Fixkosten für den Produzenten genug Geld zum Überleben und wichtiger noch, für die Produktion auf erhöhter Stufenleiter übrig bleibt. Darin liegt übrigens die einzige Differenz der Klassen. Während der Lohnarbeiter nur über seine eigene Arbeitskraft verfügen kann, die er verkaufen muss, um Geld zur Reproduktion derselben zu bekommen, verfügt der Kapitalist über Geld, das er als Kapital verwerten muss, um am Ende mehr Geld zu bekommen. Bekommt er eben am Ende nicht mehr Geld, dann lohnt sich der ganze Aufwand nicht nur nicht, sondern dann wird er auch nicht lange in der Konkurrenz bestehen können. Und wichtiger noch als die Konkurrenz zwischen den Kapitalisten ist für den kapitalistischen Produzenten die Konkurrenz um die Geldbesitzer. Nur durch möglichst günstigen Kredit von den Banken wird der Kapitalist konkurrenzfähig bleiben können. Die Banken aber vergeben günstige Kredite nur an effektiv arbeitende Unternehmen, das heißt nur an Unternehmen mit einer möglichst großen Ausbeutungsrate. Die Zinsen, die sie dafür nehmen, sind auch überhaupt nichts Unheimliches, sondern nichts anderes als der Preis für die Verwaltung des Geldes und das Risiko der Banken. Und auch hinter der Kreditvergabe der Banken für Unternehmen steckt kein böser Wille, denn die Banken sind nicht die Geldbesitzer, sondern nur die Verwalter. Bei Strafe des Untergangs sind sie in der Konkurrenz genauso gezwungen, ihren Kunden möglichst günstige Konditionen zu bieten. Der kleine Sparer, zu dessen Interessenvertreter sich von rechts bis links alle Parteien ernannt haben und der auf seine Sparbuchzinsen nicht verzichten will, ist für die Ausbeutung der Arbeitskraft nicht weniger verantwortlich als die Banken oder die Kapitalisten. Denn woher sollen seine Zinsen denn kommen, wenn nicht aus der Mehrwertmasse? Wie dem auch sei, auf allen Ebenen herrscht äquivalenten Tausch. Oder subjektiv ausgedrückt, es herrscht, was ja eigentlich alle wollen, tatsächlich Gerechtigkeit. Dass dabei oftmals Leid und Elend herauskommt, dass das Ergebnis ist, dass man einen Großteil seiner Lebenszeit zum Zwecke der Lohnarbeit, also für die sinnlose Reproduktion der Verwertung des Werts opfert, das hat dabei freilich niemand intendiert, ist aber, um es zuzuspitzen, die logische Konsequenz davon, dass man für die Brötchen beim Bäcker eben den gerechten Preis bekommen möchte. Marx jedenfalls war kein Anhänger des Gerechtigkeitsideals. Was er einmal dem Kommunismus auf die Fahne schreiben wollte, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, würde zwar jedem einzelnen Menschen individuell gerecht werden, wäre aber mit Sicherheit keine Gerechtigkeit als allgemeines Prinzip der Gesellschaft. Wie aber soll Gerechtigkeit objektiviert werden, wenn nicht durch die formale Gleichheit aller einerseits und ein allgemeines Äquivalent andererseits, an dem sich die Produktivität der Arbeit messen lassen muss, um den gerechten Austausch ihrer Produkte zu ermöglichen? Äquivalententausch setzt voraus, dass qualitativ Inkommensurables, Unvergleichbares, kommensurabel gemacht werden kann, sich auf eine Quantität gleicher Qualität beziehen lässt, das heißt, dass sich die Waren zum Zwecke ihres Austauschs in Geld ausdrücken lassen müssen. Innerhalb der Warenform als Form des Reichtums, die die Geldform und damit, weil es Geld nur als Währung eines Staates und nicht als Geld an sich gibt, den Staat erfordert. Die außerdem Geld als Kapital erfordert, damit überhaupt Waren produziert werden können und so weiter. Innerhalb dieser aufeinander als gesellschaftliche Totalität bezogenen Formen gibt es keinen Ausweg aus dem Kapitalismus. Kapitalismuskritik, und das ist auch für die Kritik am Antisemitismus entscheidend, ist nur als Kritik aller dieser aufeinander bezogenen Formen möglich, also von Äquivalententausch, Warenform, Geldform, Lohnarbeit und so weiter, aber eben auch gleich ursprünglich der Formen, also Kritik an den Formen Staat, der Rechtsform und der Politik, also der Form, innerhalb der Staat einzig zum Akteur werden kann. Und doch steckt bereits in der Vertragsform ein Problem, das sie auf immanente Schwierigkeiten stoßen lässt. Damit Geld sich als Kapital verwertet, kann es nicht Geld bleiben, sondern muss investiert werden. Um mehr Wert abwerfen zu können, muss das Geld die Form von Waren und nachher wieder von Geld annehmen. Ob am Ende aber wirklich wieder Geld das Resultat ist, und zwar mehr Geld als am Anfang verausgabt, kann vorher niemand wissen und schon gar niemand versprechen, und darin steckt bereits die Möglichkeit der Krise. Wenn aus Gründen, die hier auszuführen, den Rahmen des Vortrags übersteigen würden, ein gesellschaftlicher Zustand erreicht ist, in dem die Investition von Kapital nur noch im Verhältnis zum vorgeschossenen Gesamtkapital minimale Mehrwertraten abwirft, dann steckt auch die Gesamtgesellschaft in einer Krise und mit ihr das Prinzip des Äquivalententauschs. Nur durch eine immer größer werdende Menge an investiertem Kapital lässt sich überhaupt noch Mehrwert produzieren. Oder in anderen Worten, die sogenannte Finanzblase war nicht der Grund der aktuellen Krise, sondern ein Resultat ihrer Verschiebung, ein Grund, warum sie sich erst 2008 wieder gezeigt hat und nicht schon Jahrzehnte zuvor. Diese lange Abschweifung über den Begriff der Gesellschaft, über das, was die Einheit der Gesellschaft ausmacht, war wohl notwendig, um die Frage zu beantworten, worauf sich die Wahrnehmung, die ich die antisemitische Denkform genannt habe, bezieht. Sie bezieht sich auf die Einheit der Gesellschaft, das heißt auf den Äquivalententausch und die Vertragsform. Sie bezieht sich zumindest logisch notwendig immer auch auf alle diese Momente zugleich, auf Ökonomie und Politik, auf Staat und Arbeit. Die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Subjekte stehen sich dabei nicht als abstrakte Größen gegenüber, sondern sind wechselseitig vermittelt. Während sich die gesellschaftlichen Kategorien, die Wahnform, die Staatsform, die Rechtsform und so weiter, in den Denkformen der Subjekte niederschlagen, so haben auch umgekehrt die gesellschaftlichen Kategorien ihre Gültigkeit nur durch die subjektive Anerkennung dieser Formen durch die Subjekte. Genau von dieser Wechselseitigkeit von Ideologie und gesellschaftlicher Wirklichkeit abstrahiert übrigens das Geschwätz von irgendwelchen Diskursen, die sich angeblich ohne Zutun der Subjekte, aber auch ohne den stummen Zwang der Verhältnisse reproduzieren. Der Inhalt und die Konsequenzen seiner Beziehung auf die Gesellschaft ist dem Warenbesitzer selbst natürlich nicht bewusst. Der Wert der Ware, die er kauft, erscheint ihm nicht als ein gesellschaftliches Verhältnis zwischen Menschen, sondern, unreflektiert metaphysisch, als Eigenschaft der Dinge selbst. Marx nennt dies, wie schon gesagt, den Fetischismus der Ware. Dieser Fetischismus ist nicht etwas bloß sekundär Abgeleitetes, sondern selbst für den Tausch konstitutiv, denn nur dadurch, dass dem Käufer die Ware als ein Ding, das an sich einen Wert habe, erscheint, wird Äquivalententausch möglich. Nur durch den Fetischismus wird ein von Staats wegen bedrucktes Stück Papier zu Geld, dem scheinbar an sich ein Wert als solcher zukommt. Tatsächlich hat so jeder, der sich an den Tauschakten beteiligt und der Geld benutzt, ein gewisses Bewusstsein von den im Tauschakt vollzogenen Abstraktionen. Und doch stellt sich dem gesunden Menschenverstand des Bürgers ein logisches Problem. Wie es sein kann, dass es offenbar möglich ist, Gewinn zu machen, wenn doch alle Verträge auf äquivalenten Tausch basieren. Und was ist da naheliegender, als hier dem Warenfetisch parallel, diese Eigenschaft nicht als Resultat eines gesellschaftlichen Verhältnisses, beziehungsweise konkreter, als die Besonderheit der wahren Arbeitskraft und ihrer Ausbeutung zu begreifen, sondern die Fähigkeit, Gewinn zu machen, ebenso als Natureigenschaft der Personen zu unterstellen, wie den Wert als Natureigenschaft der Ware. Das ist die Basis für die bekannte nationalsozialistische Spaltung des Kapitals in raffendes und schaffendes Kapital, in angeblich ehrlich erwirtschafteten Reichtum des Industriellen und den scheinbar abstrakt, aber unmittelbar vermehrten und angeeigneten Reichtum des Finanzkapitals. Und genau das ist es, was dem Antisemiten als jüdisch gilt. Die angebliche Fähigkeit zur unmittelbaren Aneignung von Wert. Diese bekannte Spaltung in der Ökonomie findet ihre logische Entsprechung allerdings auch in den anderen Momenten der Gesellschaft. Bezogen auf die Politik entspricht ihr die Spaltung in die eigene, durchaus reale politische Ohnmacht und die angebliche Allmacht der anderen. Dies zeigt noch deutlicher als die Spaltung in schaffendes und raffendes Kapital an, dass es sich hier im Grunde auch um eine Spaltung auf der Ebene des Subjektes selbst handelt, die allerdings auch für die ökonomische Sphäre gilt. Dass im Kapitalismus niemand auf dem Markt bestehen kann, der nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, die sogenannte Gier also zur notwendigen Charaktereigenschaft aller werden muss, diesen Umstand spaltet der Antisemit an sich ab und projiziert es auf die Objekte seines Hasses. Und natürlich strebt auch in der Politik jeder nach möglichst großer Macht, rechnet allerdings die Grenzen seiner Macht, die die Politik ja nicht zuletzt in ihrer Form findet, also der Antisemit, rechnet die Grenzen seiner Macht, die Politik ja nicht zuletzt in ihrer Form findet, der Allmacht der Juden zu. Und wiederum homolog auf der Ebene des Staates. Die Mystifikation, die im Terminus des Volks steckt, leistet ja nichts anderes, als die Form der Staatsbürgerschaft zur natürlichen Eigenschaft der Staatsbürger zu erklären. Während so die Herrschaft über Menschen ebenso ontologisiert wird, wie das Opfer, das der Staat von seinen Bürgern verlangen kann, und die Drohung von Gewalt nach außen, spaltet der Antisemit diese Natürlichkeit des Volksstaates von der Künstlichkeit des jüdischen Staates ab, an der er zugleich alles das als negativ wahrnimmt, was für Staatlichkeit überhaupt gilt. Nicht erst Günter Grass ist hier das Problem, der in völliger Absehung von den realen und tatsächlich offen gewaltförmigen Verhältnissen im Nahen Osten auf den Irrsinn verfällt, die israelische Atombombe sei nicht etwa zur Abschreckung der Staaten gedacht, die sich bereits an der Vernichtung Israels versucht haben, sondern Ausdruck von Allmacht und besonderem Größenwahn des jüdischen Staates. Das Problem liegt jedoch nicht vor allem bei Günter Grass, sondern in der alltäglichen Wahrnehmung des jüdischen Staates. Von tausenden möglichen Beispielen sei hier eines herausgegriffen. So berichtete letzte Woche das Zeitmagazin vom ohne Zweifel schrecklichen Schicksal eines homosexuellen Palästinensers, der nach Israel geflohen ist, nachdem seine Familie mehrfach versucht hat, ihn zu töten. Zwar wurde, was ja selten genug thematisiert wird, durchaus erwähnt, dass ihm in Palästina der Tod droht, doch dies alles nur, um letztlich zur Anklage gegen Israel auszuholen. In Israel, so die Quintessenz des Artikels, sei der Palästinenser mit Armut und Heimatlosigkeit geschlagen. Schließlich bekommt er kein Asyl und muss sein Geld auf dem Strich verdienen. Worüber die professionellen Israel-Kritiker sonst so gerne hinwegsehen, die existenzielle Bedrohung von Homosexuellen im Gazastreifen und im Westjordanland, wird hier nur zu einem einzigen Zweck thematisiert. Nicht etwa zur Kritik an den palästinensischen Organisationen, schon gar nicht zur Kritik an den Hilfsleistungen Deutschlands, Europas oder der UN für diese Organisationen, die sich theoretisch ja durchaus an Bedingungen knüpfen ließen, die das Leben von Schwulen in den palästinensischen Gebieten erleichtern sollen. Nein, der einzige Zweck, zu dem hier überhaupt die Situation von schwulen Palästinensern thematisiert wird, ist es, möglichst viel Mitleid mit dem in dem Artikel dargestellten Menschen zu erzeugen, um dann die israelische Asylpolitik demgegenüber als kalt und menschenfeindlich darzustellen. Was zur Form des Staates gehört, und zwar jeden Staates, darüber zu bestimmen, wer zum Staatsvolk gehört und wer nicht, das erscheint plötzlich als spezifische Eigenschaft jüdischer Kälte gegenüber den Palästinensern. Einerseits ist der Antisemitismus in ökonomischer Hinsicht als die Identifikation der Juden mit dem raffenden Kapital tatsächlich tabuisiert. Genauer, die Identifikation des raffenden Kapitals mit den Juden ist tabuisiert, nicht aber die Logik des Antisemitismus, die Spaltung in schaffendes und raffendes Kapital und nicht die Personifikation der Aneignung des Mehrwerts in die Manager, Heuschrecken und so weiter. Andererseits ist diese Identifikation mit den Juden auf der Ebene des Staates als Israel-Kritik freilich ungebrochen. In der aktuellen Euro-Krise deutet sich zwar gelegentlich an, wenn es auch niemals offen ausgesprochen wird, dass hinter Diplomatie stets nationale Interessen und ein gegenseitiges Drohpotenzial stecken. Diese Gewalt aber wird verdrängt, nicht zuletzt deswegen, weil sie die Künstlichkeit eines jeden Staates offenbart, die doch die Rede von Volk und Nation verschwinden machen will. Wahrgenommen wird diese verdrängte Gewalt, die notwendig zur Staatlichkeit gehört, jedoch stets nur bei den Israelis. Dass Israel-Kritik Antisemitismus ist und dass dieser auch für die Mitte der Gesellschaft konstitutiv ist, belegt alleine schon der Umstand, dass über Jahrzehnte hinweg von allen Konflikten der Region, an denen Juden nicht beteiligt waren, so gut wie nie in der Öffentlichkeit die Rede ist. Ich möchte abschließend versuchen, das in meinem Vortrag Entwickelte noch einmal zusammenzufassen, indem ich den Antisemitismus noch einmal in ein Verhältnis zur gesellschaftlichen Totalität stelle. Bislang habe ich ausschließlich die logische Struktur des Antisemitismus versucht darzustellen. Diese logische Struktur lässt sich allerdings selbst nur begreifen, insofern sie auch als ein historisches Resultat begriffen wird. Für Marx war der Kapitalismus zwar eine Gesellschaftsform von Herrschaft, Ausbeutung, Entfremdung und Elend, aber trotzdem nur ein Durchgangsstadium der Geschichte auf dem Weg zur freien, klassenlosen Gesellschaft. Sein Optimismus speiste sich nicht zuletzt daraus, dass die abstrakte Herrschaft des Kapitals ja tatsächlich die persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse der feudalen Ordnung zerschlagen hat. Von Marx stammt aber auch der Gedanke, dass die Anatomie des Menschen der Schlüssel zur Anatomie des Affen sei, dass sich der historisch vorangegangene Zustand nur von seinem Resultat her begreifen lässt. Auf die Krise des Kapitals folgte aber nicht der Übergang in den Kommunismus, die Assoziation freier Individuen, sondern die Barbarei des 20. Jahrhunderts, scheinbar ein Rückfall in unmittelbare Herrschaftsverhältnisse. Bis heute sind Herrschaft und Ausbeutung in jedem strengen Sinne von Marx geblieben und mit ihnen die Lebensnot. So gesehen erweisen sich die Vermittlungsformen von Herrschaft, der bürgerliche Staat und die Selbstverwertung des Werts nicht mehr als Schritt zur Befreiung von Herrschaft, sondern gerade als die Fortsetzung des alten Herrschaftsprinzips in neuer Form. darauf zu setzen, dass aus der Krise des Feudalismus mit dem Kapital eine Vergesellschaftung hervorginge, die einerseits blind über die Menschen hinweg ihren Gang geht und doch zugleich aus sich heraus die Bedingungen einer vernünftigen Gesellschaft setzt, hat sich im Nachhinein als nicht mehr als eine Reminiszenz an die Hegelsche Logifizierung des Ostergeschehens erwiesen. Spätestens in der Krise der 1920er Jahre zeigte sich zugleich auch die Krise der Vermittlungsformen bürgerlicher Herrschaft selbst. In den üblichen Formen von Äquivalententausch und damit auch der Rechtsform ließ sich die Reichtumsproduktion nicht auf kapitalistischer Grundlage fortsetzen. Weil die Vermittlungsformen der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr länger auf ihrer eigenen Grundlage sich weiter reproduzieren konnten, forderte die völkische Bewegung den Sprung in die Unmittelbarkeit, der den Nationalsozialisten dann schließlich gelang. Weil den Juden das Geheimnis zugeschrieben wurde, sich unmittelbar Reichtum aneignen zu können, wurden sie massenhaft ermordet. Die deutsche Volksgemeinschaft war gleichzeitig der Versuch, sich die Gewalt des Staates als Volksgenosse unmittelbar zur eigenen Natur zu machen. Die nazifaschistische Barbarei zeigt sich so weniger als rückwärtsgewandte Bewegung, die die alten feudalen Formen von Herrschaft sich wieder anzueignen versucht, und erst recht ist sie keine beliebige politische Meinung, die sich zufällig und durch Manipulation zur Herrschaft bringen konnte, sondern sie war die adäquate Form der Herrschaft in der Krise des Kapitals. Ironischerweise hätten auch die Alliierten, deren Sieg über Deutschland es zu verdanken ist, dass dem Morden doch noch irgendwann ein Ende bereitet wurde, sich wohl ohne die Kriegswirtschaft der 40er Jahre nicht durch die Krise manövriert. Seit die Katastrophe stattgefunden hat, lässt sich die fortgesetzte Selbstverwertung des Werts nicht mehr als die Vorstufe der befreiten Menschheit denken, sondern nur noch als Aufschub von der Vollendung der Katastrophe. Die wird wohl nicht mit denselben Mitteln und Schlagworten der völkischen Bewegung stattfinden. Dass sie aber von der Logik des Antisemitismus getragen werden wird, das lässt sich schon jetzt absehen. Von ganz rechts bis ganz links und selbstverständlich auch in der sogenannten Mitte ist man sich über die Spaltung in schaffendes und raffendes Kapital einig. Auch war sich der ganze Bundestag schon einmal, nämlich bei der Erklärung zur Gaza-Flotte, einstimmig darin einig, dass Deutschland dem jüdischen Staat diktiert, was seinen Sicherheitsinteressen zu entsprechen habe. Jede Kritik am Antisemitismus, und damit komme ich zum Schluss, wäre daran zu messen, inwiefern sie dieser historischen Situation adäquat ist. Wo sie fein säuberlich glaubt, trennen zu können, zwischen Israel-Kritik einerseits und Antisemitismus andererseits, ist sie nichts wert. Denn als bloße Meinung über den Staat der Juden und dessen Politik im Angesicht der existenziellen Bedrohung durch die antisemitischen Bewegungen des Nahen Ostens, kann sie gar nicht wahr sein, solange sie von den Formen von Staatengewalt absieht. Für die Kritik am Antisemitismus heißt dies aber auch umgekehrt, dass sie die Kritik an der verkehrten Gesellschaft selbst in ihr Zentrum rücken muss. Denn wo sie nicht über die Mittel verfügt, Antisemiten effektiv bekämpfen zu können, und diese Mittel sind in der postnazistischen Gesellschaft nach wie vor sehr begrenzt, kann vielleicht Aufklärung, das heißt Kritik der Formen bestehender Herrschaft, die im besten Falle individuelle Reflexion provoziert, mehr retten als blinder Aktionismus und das Schielen nach pragmatischen Bündnissen. Doch auch umgekehrt wird die Kritik des Staates unwahr, wo sie von der spezifischen politischen und historischen Situation absieht. Dass Israel der bewaffnete Versuch der Juden ist, in einer nach wie vor antisemitischen Welt zu überleben. Und nicht zuletzt wäre auch jede Kritik am Kapitalismus daran zu messen, inwiefern die Kritik am Antisemitismus in sie eingegangen ist. Das setzt voraus zu begreifen, dass die Spaltung in den gerechten und den ungerechten Staat, in gutes und schlechtes Geld, in gierige Manager und die guten kleinen Sparer nicht etwa eine verkürzte Kapitalismuskritik ist, sondern die Vorbereitung zum Pogrom und auf den kommenden autoritären Staat, der die Herrschaft über Menschen auch über die nächste Krise verlängern soll. Nicht zum Antisemitismus begriffen hat etwa, wer glaubt, ausgerechnet in einer Partei des parlamentarischen, das heißt notwendig staatstragenden Antikapitalismus, also in der Linkspartei, einen antisemitismuskritischen Flügel initiieren zu können. Denn es ist weder ein Zufall, dass eine solche Partei die Avantgarde im Hass auf Israel spielen möchte, noch, dass sie auch in ihren ökonomischen Positionen nichts anderes propagandiert als das Ressentiment gegen die Gier der Banker. Und zu guter Letzt sind für den Kritiker der Gesellschaft wie des Antisemitismus Studien, die den Antisemitismus hierzulande quantifizieren wollen, völlig belanglos. Denn das alltägliche Geschwätz über Israel und gierige Manager, das man vom Kneipentisch nebenan ebenso vernehmen kann wie aus jeder beliebigen Tageszeitung, sollte deutlich genug machen, wie die große Mehrheit sich zu einem künftigen autoritären Staat stellen wird, wenn die aktuelle Krise des Kapitals ihn erfordert. Soweit von meiner Seite erstmal. Vielen Dank.